Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure. Und hier beginnt ein neues Niemandsland. Barcelona Fun City Blues. Endlich regennasse Straßen. Am frühen Morgen ging es los. Regen über der Stadt. Auf dem Weg zum Radio komme ich ab und zu noch an einem Kiosk vorbei. Es sind ja immer weniger übrig geblieben, wie bei den Kinos. Die Schlagzeilen geben Anlass zur allergrößten Beunruhigung. Frankreich will Truppen in die Ukraine schicken. Die deutschen Grünen fordern Marschflugkörper Richtung Moskau für das Zelensky-Regime. Jetzt, wo der ukrainischen Armee an der NATO-Ostfront die Felle wegschwimmen. Der Dritte Weltkrieg rückt ganz nah. Von Friedensverhandlungen haben unsere Herren und Damen Politiker noch nie etwas gehört. Nein, mit Hitler verhandelt man nicht. Man besiegt ihn. Putin ist Hitler. So sieht's aus. Das ist die Logik unserer westeuropäischen Wertedemokratie. Gleichzeitig läuft das Gaza-Streifen-Massaker unbeirrt weiter. Und wir schlucken und schlucken und schlucken. Und wir schlucken und schlucken diesen blutigen Wahnsinn. Barcelona, Fun City Blues. Die 30.000 US-Studenten sind wieder abgereist. Nach 3 Tagen Abroadfest zum Semesterende in Europe. Ein Wahnsinn. Auch die 108.000 Kongressbesucher des WMC, des World Mobile Congresses, sind wieder fort. Weg zum Radio. Montag. Ich trinke einen schnellen Kaffee in der Haiti-Bar. Der Kellner kommentiert die Lage beim FC Barça. Das ganze schöne Geld ist weg. Wie sollen wir jetzt neue Weltklasse-Spieler kaufen? Und mit Madrid konkurrieren? Tja, Sorgen haben die Leute, denke ich. An den Häuserwänden sind noch Parolen vom Frauentag zu sehen. Gegen Patriarchat und Kapitalismus. In Berlin ist der 8. März ja seit 2019 offizieller Feiertag. Zehntausende Menschen waren auf der Demo am Brandenburger Tor. Auch gab es in Berlin eine Demo gegen die Instrumentalisierung des Feminismus durch den westlichen Imperialismus, etwa durch Annalena Baerbocks sogenannte feministische Außenpolitik. Tausende waren auf dieser Demo. Gut so, denke ich. In Deutschland geht der Staatsschutz auf Raff-Rentnerjagd. Nach 35 Jahren, Vaterstaat vergisst nicht. Ich überquere die Rambla und steuere auf die Carrer San Pau zu. Eine irre Mischung aus Brunch und Cake-Schuppen, Bratfett und Kebab-Asian-Food hat sich an den Ecken der Rambla etabliert. Daneben die infamen Tourismus-Fressschuppen, die auf traditionell machen. Dann die 30 Mobiltelefonshops der Pakis und Inder, alle in derselben Straße, alle grell erleuchtet in weißem Neonlicht. An der Filmotheca liegt ein Mann auf der Straße. Er hat nackte Füße, Schaum in den Mundwinkeln, filzige Haare und neben ihm ein Kotzfleck. 2 Polizisten stehen mit knatternden Funkgeräten bei ihm. Ein Krankenwagen kommt, tatütata, von der Rambla del Raval herangefahren. 3 asiatische Touristinnen in eleganten Lederstiefeletten zücken ihre Handys. Auf der Ecke Rambla del Raval betrete ich das Café. Flinke Südamerikanerinnen bedienen hier die Touristen. Und Coffee to go, Mister? Die New Yorkisierung Barcelonas schreitet ihrem Höhepunkt zu. Barcelona, Fun City Blues. Jetzt bricht etwas Sonne durch die Wolkendecke. Sofort sieht alles freundlicher aus. Ein Rudel Straßendiebe und Dealer lungert an der Mauer herum. Gegenüber auf der Wand des arabischen Bäckers prangt das Konterfei vom toten Kontrabandakollegen Uri Caballero. Freue mich immer, wenn ich es sehe. Es erinnert an die andere Stadt, das andere Barcelona, den Widerstand gegen Gentrifizierung und postmoderne Verblödung. Aus der nahen Turnhalle dringen die Rufe der Basketballspieler auf die Straße. Tauben flattern über den Palmen. Zwei Elektroroller-Freaks in Urban-Klamotten sausen mit Affenzahn durch die Fußgänger. Barcelona, Fun City Blues. Ich komme zum Radio, öffne den Ateneo und desaktiviere die Alarmanlage. Man hat 50 Sekunden Zeit. Wehe, du hast den Code vergessen, dann schrillt der Alarm los, dass man noch 50 Meter weiter Kopfschmerzen bekommt. Doch hier sind wir, beim Radio. Barcelona, Radiostadt, 100 Jahre Radio. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Niemandsland auf Contrabanda FM 91.4, auch im Livestream unter www.contrabanda.org. Mein Name ist Detlef Jeskatz, zuständig für den guten Ton, die Technik und die Inhalte. Freundliche Temperaturen hier im Zentrum von Barcelona, um die 17 Grad, heiter und los geht's. Zu bieten, hab keine Autos und hab nicht studiert. Ich kann grad mal eine kleine Wohnung mieten und aus Verschulden machen, als bisher nicht allzu viel passiert. Doch eine Sache hab ich, die würde ich dir gern zeigen, die will ich mitgeteilen, die liegt unter meinem Bett. Komm mit zu mir, wir schließen die Tür, wir spielen zusammen Panzer Quartett. Panzer Quartett. Du und ich, ich und du spielen Panzerquartett. Panzerquartett, wir spielen Panzerquartett. Du und ich, ich und du spielen Panzerquartett. Panzerquartett, wir spielen Panzerquartett. Du und ich, ich und du spielen Panzerquartett. Panzerquartett, wir spielen Panzerquartett. Du und ich, ich und du spielen Panzerquartett. Du weißt, ich hab nicht viel zu bieten. Aber mein Atem, der riecht immer nett. Und warum nicht? So sieht der Kinder kriegen. Ich kann mir alles mit dir vorstellen, das volle Ballett. Mach bloß nicht, was deine Eltern bieten. Sie sagt, ich brauch keinen Mann mit Panzerquartett. Es ist schon beängstigend, wie weit uns die Verantwortungslosigkeit deutscher Politiker und auch deutscher Militär getrieben hat. Ein Bericht des Kreml TV, der einem wirklich Angst machen kann, ist diese Woche in NTV-Nachrichten zu sehen. Ich zitiere einmal aus diesem Bericht. Da sieht man also einen Kreml-Sprecher, der sagt, im russischen Fernsehen ist über Vergeltungsschläge auf deutsche Brücken fantasiert worden. Anlass war das geleakte Bundeswehrgespräch über eine mögliche Taurus-Lieferung an die Ukraine. Deutsche Luftwaffenoffiziere diskutierten, wie die Ukraine Taurus gegen Russland einsetzen könnte. Unter anderem ging es darum, ob die Krimbrücke angegriffen oder zerstört werden könnte. Trotz aller Fortschrittlichkeit der Gesprächspartner tauchen Bilder der besten Brücken in Deutschland nicht in ihren Köpfen auf. Das sagt Dmitri Kiseljow, der Propagandist des Kremls. Natürlich gibt es in diesem eher beengten Land, Deutschland ist gemeint, keine Brücken, die so lang sind wie die auf der Krim. Aber trotzdem gibt es etwas durch das Raketenvisier zu sehen. Und jetzt zeigt das russische Fernsehen die Brücke Fehmarnsundbrücke an der Ostsee. Die ist schön groß und lang. Sie ist etwas weniger als 1 Kilometer lang, aber bis zu 23 Meter hohe Ozeanriesen können unter ihr hindurchfahren. Das könnte ein Vergeltungsziel für unsere Zircon-Hyperschallrakete sein. Aber falls die Deutschen unsere Krimbrücke auf ihrer ganzen Länge zerstören wollen und nicht nur Löcher hineinschießen wollen, was auch diskutiert wurde, dann müssen wir unsere Aufmerksamkeit auf andere Brücken in Deutschland richten, um als Vergeltung ähnliche Schäden in Metern zu erreichen. Dann würden wir die Brücke bei Rügen dazu addieren. Die Gesamtlänge ist etwa 3 Kilometer. Einer der Brückenteile ist eine Zugbrücke, die die großen Schiffen erlaubt, den Meeresarm Stralsund zu durchqueren. Aber was die Mehrzahl angeht, ist die Rügenbrücke nicht genug. Deshalb richten wir unsere Aufmerksamkeit auf die Hohenzollernbrücke in Köln über den Rhein. Dort fahren jeden Tag 1200 Züge. Was das für ein Stau sein wird, so der Kremlsprecher. Damit haben wir immer noch nicht genug Länge. Das Sahnehäubchen ist die Kanalbrücke Magdeburg. Die Länge der Mittelöffnung ist etwa 1 Kilometer. Der Kanal ist 34 Meter breit und die Tiefe ist etwa 4,5 Meter. Die Wasserstraße verbindet den Berliner Binnenhafen mit den Häfen am Rhein. Ihr Bau wurde vor dem Zweiten Weltkrieg begonnen und im 21. Jahrhundert fertiggestellt. Es wäre schade, aber was soll man machen? Sie haben auch kein Mitleid mit unserer Krimbrücke. Ja, das ist ein Bericht aus dem russischen Staatsfernsehen, das mit dem Säbelrasseln zurückrasselt. Diese Propaganda soll natürlich im Westen offenbar Angst und Unruhe erzeugen, was sie auch tut, zumindest bei vielen Menschen, die diesen Bericht gesehen haben. Zeit ist ein Lügner, der die Geschichten verdreht. Und dass sein Vater ein Arsch war, wurde so nie erzählt. Nur dass es mal Stress mit den Bullen gab. Und dann noch das Ding mit Frau Brockmann. Die Mehrheit traf wohl schnell ihr Urteil. Am Ende war jeder das Opfer. Für eine Story, hey, klingt gar nicht schlecht. Erst wenn der Mond aufgeht, scheint noch ein anderes Licht. Denn wo die Wölfe nachts heulen, weil der Schmerz tief sitzt, sind auch unsere Namen auf einer Bank eingeritzt. Und in der Kneipe da hinten, wo das Wort noch was zählt, wird unsere Geschichte gerade wieder falsch erzählt. Für den Elfer, den jeder schon drin sah, hat die Presse ihn heftig beschmutzt. Nur dass die Frau weg war mit den Kindern, hat hier keiner im Stadion gewusst. Wir schauen so gerne das Leben der anderen, weil wir uns das so wenig begreifen. Hier im Land der Richter und Henker hat die Medaille nie mehr als 2 Seiten. Unsere Liebe, hey, ist schon lange her. Und wie es wirklich war, und wo die Wölfe nachts heulen, weil der Schmerz tief sitzt, sind die Namen meiner Leute auf einer Bank eingeritzt. Und im Fernsehen erzählen sie, wie der Wind gerade weht. Und ein Teil der Geschichte wird mal wieder falsch erzählt. Falsch erzählt. Falsch erzählt. Falsch erzählt. Ja, selbst in 200 Jahren, falls dann die Kneipe noch steht, wird doch eure Geschichte ganz sicher falsch erzählt. Niemandslandgeschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 272. No pasarán. Pasaremos. Hoy, 19 de junio de 1923. ¡Que la muerte! ¡Queda declarado el estado de guerra en Salamanca! Y con ayuda de Dios, es por la España. Spanische Lehren von Heinrich Mann. Meine Hörerinnen und Hörer bzw. die Leser werden diesem Artikel von Heinrich Mann zweifellos anmerken, dass er in der Anfangsphase des Bürgerkrieges 1936 geschrieben wurde, als die Anfangserfolge der Republik gegen den faschistischen bzw. nationalen Aufstand unter General Franco berechtigten Anlass zum Optimismus gaben. Die Einnahme von Madrid wurde verhindert, die ersten Abwehrschlachten bzw. das Vorrücken der Putschisten bei Brunete in Andalusien und von Norden her verhindert. Vor diesem Hintergrund lässt sich der optimistische Grundton von Heinrich Mann verstehen. Die Bilder der getöteten Kinder sind außerhalb Deutschlands und Italiens überall gezeigt worden. Wenn die Schule aus war, erschienen am Himmel die Flugzeuge, gerade dann, und gaben aus der Luft den kleinen Spaniern den Tod. Unter den Fliegern waren Deutsche. Eine Zeit lang stellten die Deutschen gegen die spanischen Kinder die Hauptmacht. Die toten Kinder haben durchlöcherte Köpfe. Diesem fehlt ein Auge, dem anderen die halbe Stirn. Den meisten steht der Mund offen. Sie sprechen noch. Wirklich? Fragen sie und antworten. Wie schade um uns und um euch. Das Propagandaministerium der Spanischen Republik stellt Fotos nebeneinander. Die Schule mit den lebenden Kindern und dieselbe Schule voller Leichen. Zwischen den Lebenden und den Toten eine Fliegerbombe mit der Inschrift Zusatzkörper. Den Körpern ist allerdings zugesetzt worden. Die Erklärung des Bildes sagt darüber, dies ist eine Haltung, die von tiefer Entartung zeugt und im Gegensatz steht zu der Obhut der Republik für die Kinder. Die langen Reihen der Bilder bringen nicht nur das zerstörte Madrid in allen Aspekten und den Tod der Menschen in jeder Gestalt. Sie geben die Entstehung und den Verlauf des Krieges. Die Generäle, die ihn angefangen haben, haben Gesichter. Wer eidbrüchig ist und das Volk hasst, kann noch verworfenere nicht haben. Es erscheinen aber die klaren und stolzen Köpfe armer Bauern. Die Begeisterung nimmt Züge an der Art, dass Männer mit Gewehren im nackten Arm einander an die Brust schließen, wie sie die Freiheit und den Sieg an die Brust geschlossen haben. Ein junger Kamerad von deutschem Typ verkündet Leuten, die beglückt in sich versunken sind, den neuen Sinn für Pflicht, Einmütigkeit, soziales Gewissen. Schöne junge Frauen stehen ernst auf ihre Waffen gestützt. Demokratien treiben bis jetzt nur wenig Propaganda. Was sie vom Menschen halten, ist nicht leicht auf den äußerst verkürzten, ganz einfachen Ausdruck zu bringen. Es muss um Sein und Nichtsein gehen. Dann entsteht in der spanischen, von Intellektuellen geleiteten Demokratie ein Bild wie dieses. Ein enger Kahn, um den die Wellen plätschern. Hineingepfercht sind vorn der General, hinten der Nazi, dazwischen ein schlechter Christ, zuletzt die Mauren. Volk, da hast du deine geschworenen Feinde. Ihre stieren, leeren Augen verraten die Urheber so vieler Untaten. Mit Ehrenzeichen bedeckt, handeln sie ehrlos und erkennen es nicht. Ein Stück Erde, geformt wie die Iberische Halbinsel, hängt inmitten ihres Kahns am Galgen. Sie kommen herbeigefahren aus den Ländern ihrer Helfeshelfer. Sie bringen alles mit, um dieses Land zu schänden und umzubringen. Was geht es sie an? Nur ihre lügnerische Inschrift ruft »Arriba España«, »Hoch Spanien«. Das ist hergestellt, groß, grell und einfach. Es soll schreien von den Trümmern der zerschossenen Häuser herab, von den Stümpfen der abgehauenen Bäume, die der Reichtum der Felder waren. Es ist höchste Zeit geworden, einfach und übersichtlich zu sein. Intellektuelle, legt alle eure Zweifel ab. Proletarier, seid ganz ihr selbst. Feind und Freund genau unterscheiden, das ist alles. Daraus wird die gesicherte Idee und das unbesiegbare Volk. Demgemäß lernt Spanien alles, was es braucht, um zu leben, erst jetzt im Krieg und beim drohenden Tod. Es hat den Krieg erlernt, während es mitten darin war, und die Disziplin als seine Selbsterhaltung sie ihm gebot. Dem spanischen Volk ist gelungen, was immer nur im höchsten und strengsten Ernst gelingt, für sich zu werben. Propaganda, die standhält, ist vorgelebte Propaganda. In Zuständen wie den deutschen ist Propaganda die überlebensgroße Lüge. Dies Spanien wird sichtbar und vernehmlich über die ganze Erde hin, weil es im Geist und in der Wahrheit lebt. Sie sagen Freiheit und handeln danach. Sie sagen Menschlichkeit und bewahren sie im Angesicht des grausamsten Feindes. Zu ihnen gehen faschistische Truppen über. Republikanische Überläufer gibt es nicht. Beim Feind wird gemeutert, die Verschwörungen häufen sich, die Erschießungen der eigenen Leute sind tägliche Übung bis in die Schlacht hinein. Viele Tote wurden nach dem letzten Sieg der Republikaner von ihnen aufgefunden an Stellen, wohin ihre Geschosse niemals gefallen waren. Bei ihnen wird kein Gefangener getötet. Es ist günstig, zu ihnen zu kommen. Die uniformierten Arbeiter und Bauern von drüben finden hier ihre natürlichen Genossen wieder. Endlich begegnen sie natürlichen Gedanken. Ihre Zwingherren haben sie ihnen niemals völlig austreiben können. Die einfache Vernunft nimmt sie sogleich in Besitz. Sie singen das Freiheitslied, als wären sie niemals Faschisten gewesen. Ohne weiteres bilden sie republikanische Bataillone und haben vergessen den gesamten Irrsinn, für den sie von ihren Unterdrückern so lange missbraucht worden waren. Die italienischen Soldaten wissen kein Wort mehr von einem römischen Imperium. Die Deutschen wechseln auf einmal die Weltanschauung. Wie das schnell geht! Dies ist eine spanische Lehre, tief und weitreichend, wie nur die einfachsten menschlichen Wahrheiten. Hier ein Volk, das fest bleibt und hart, stark, unbezwinglich ist es geworden durch den Dienst an sich selbst. Ein Volk, das ehrlich sich selbst dient, steht aber im Dienst der Menschheit. Seine Gedanken sind ihre Gedanken, seine Taten vollbringt es für sie. Wohingegen man drüben, die menschliche Gesamtheit, vorgebliche Bewunderer einbegriffen, einfach anwidert. Der Faschismus enthüllt sich in Spanien als eine besonders abstoßende Form des Irrsinns. Dieser Radiogeneral, der sich brüstet, dass er aus der unbewaffneten Bevölkerung viele Tausende gemetzelt hat. Dann bricht sein Gebrüll los und er ist wahrscheinlich unter den Tisch gerollt. Diese Offiziere, die Selbstmord begehen, bevor sie gefangen werden, denn ihre Verbrechen sind unverzeihlich. Sogar in ihren eigenen Augen. Sie hätten aber nichts zu befürchten als nur Verachtung und die Schonung ihres traurigen Lebens. Indessen tat ein deutscher Emigrant nur zu Recht daran, als er vor der Gefangennahme seinen letzten Schuss gegen sich selbst abgab. Er wäre in die Hände des Irrsinns gefallen. Spanien lehrt, dass für die Freiheit zu kämpfen größer und besser macht. Gegen die Freiheit sollte niemand Krieg führen. Mit zivilen Mitteln ist der Schwindel eine Weile und manchmal eine lange aufrechtzuerhalten. Sobald die autoritären Herrschaften zu den militärischen Mitteln greifen, wird augenscheinlich, dass sie arme Schlucker sind, die ihre Autorität wer weiß wo gestohlen haben und niemand glaubt sie ihnen. Der Schlucker Franco ist die bedenklichste Entlarvung für jeden seinesgleichen. Er wäre es, auch wenn sie seine Niederlagen nicht mit ihm teilten. Gewiss, die Italiener haben sich schlagen lassen. Die deutschen Flugzeuge neuester Konstruktion verlieren jedes Gefecht. Die deutschen Tanks heißen fahrende Särge. Aber das wäre noch das Wenigste. Unterdrücker können die zuverlässigen Soldaten nicht haben. Für die Freiheit kämpft man mit der eigenen Vernunft. Sie macht standhaft, da die Freiheit der hartnäckigste Gedanke des Menschengeschlechtes ist. Die notgedrungenen Soldaten der Unfreiheit werden immer und überall davonlaufen, in ganzen Regimentern. Sie werden nach vorne davonlaufen, wenn sie können. Sie haben nur darauf gewartet, dass der Zwang aussetzt. Die faschistische Gesinnung endet mit dem Zwang, und diesem macht gerade die Schlacht ein Ende. Überzulaufen ist gefährlich, aber es ist ein Willensakt, der erste nach Jahren der totalen Erfassung, die im Grunde gar nichts erfasst hat. Sonst fielen der Drill und Dienst, die Entpersönlichung und trübe Zustimmung, sonst fiele dies alles von den vergewaltigten Menschen nicht plötzlich ab. Das Regime selbst, es kann nicht anders. Es hat sie vorbereitet, überzulaufen, regimenterweise. Die Niederlage und Auflösung faschistischer Divisionen auf fremden Kriegsschauplätzen ist die unfehlbare Schlussnummer der faschistischen Abrichtung. Mehr als ein deutscher General hat nachgedacht, als er das Wort des spanischen Kommandanten Gallo las. Spanien wird der Tod des Faschismus sein. Deutsche Militärs sind nicht dümmer als andere. Manches spricht dafür, dass sie der Rest der deutschen Intelligenz sind. Dann werden sie jetzt Rückschau halten und fragen, ob es gut war, diesem Regime das Dasein zu verlängern. Das Ende, gesetzt man ginge bis an das Ende, wäre auch hier der Krieg im Land, der Abschied vom Volk und der Irrsinn. Derselbe Kahn, ein grelles Plakat, würde erblich werden. Vorn der General, hinten der Nazi, nicht viel mehr und kein Kardinal dabei. Die Inschrift wäre: Weg damit. Spanien lehrt. Es führt die wahren Tatsachen Europas vor. Zweitens nötigt es alle, zurückzublicken. Die Spanische Republik kennt heute ihre Versäumnisse. Ein veralteter Staat muss zuerst sozial erneuert werden. Ohne den sozialen Umbau ist jeder Politische nicht nur unzweckmäßig. Er fordert die wirtschaftlich Übermächtigen nur heraus und beschleunigt die Katastrophe. Der Botschafter und Jurist Osoro y Gallardo spricht: Was in Spanien geschieht, ist kein spanisches Problem. Es ist vielmehr der Aufstieg der Arbeiter in aller Welt zur politischen und wirtschaftlichen Macht. Er geht weiter. Die uns mit dem kommunistischen Schreckgespenst kommen, halten noch immer bei 1917. 20 Jahre sind vergangen. Russland sieht ganz anders aus. Man lese seine neue Verfassung. Von der Erfahrung und den Leiden Russlands soll den Nutzen die Menschheit haben und muss den Weg nicht mehr von vorn beschreiten. Für seine Klassenfeinde sagt derselbe Intellektuelle: Warum setze ich in den Endsieg der Republik diese feste Zuversicht? Ein Advokat wie ich, liberal und konservativ, hat von der neuen Gesellschaft nichts zu gewinnen. Ich bin auch zu alt und erfahren, um mich Gefühlen hinzugeben. Mein Glaube hat als wesentlichen Grund die sichtbare Tatsache der geschichtlichen Entwicklung. Niemals, trotz Rückschlägen und Aufenthalten, hat die Geschichte für die Dauer ein Zurück gekannt auf ihrem Weg der menschlichen Befreiung. So viel für Intellektuelle, deren Ehre die Erkenntnis ist und die nur dann vorhanden sind, wenn Wahrheiten mit ihrer Hilfe verwirklicht werden. Dies betrifft schon die Zukunft. Von den spanischen Lehren heißt die dritte, schwerste: Zugreifen und arbeiten für künftig, nicht warten, bis über Sein und Nichtsein entschieden ist. Das Beispiel schon geben, während noch die Fliegerbomben einschlagen und Haus und Acker müssen erst gerettet werden. Der Aufbau der Finanzen hat begonnen. Man denkt nicht, Krieg ist Krieg und lässt sie verfallen. Jetzt wird das Land unter Bauern verteilt, die Maschinen angeschafft, die kooperative Bewegung der Arbeiter in Gang gesetzt. Kaum dass eine Stadt, ein Dorf aus der tödlichen Gewalt der Faschisten erlöst sind, sofort setzt die Arbeit ein, nicht auf der Ebene, wo sie unterbrochen war, sondern auf einer höheren, sozial wie menschlich. Das verfehlt den Eindruck nicht auf die Mitlebenden in der Ferne, die unmöglich untätige Zuschauer bleiben können, wo ein Volk und Staat den kühnsten Lebenswillen beweisen. Es wäre immer noch großartig genug, Trümmer zu verteidigen, nach der spanischen Art. Gleichzeitig bauen ist mehr. Die bebaute Fläche umfasst im gegenwärtigen Gebiet der Republik mehr als 2 Millionen Hektar. Dies Kriegsjahr hat mehr gesät als die vorherige Friedenszeit. Es wird mehr ernten. Sonst kämen wohl schwerlich alle die Beistände von draußen. Allein der Internationale Solidaritätsfonds hat die 26. Sendung von Nahrungsmitteln nach Spanien gebracht. Sonst kämen die fremden Delegationen nicht. Das Rassemblement Populaire, die englischen Geistlichen und Abgeordneten, die Parlamentarier aus Prag, die tschechoslowakischen Abgeordneten, Sozialisten, Liberale und Katholiken waren angesichts des lebendigen Spanien erstaunt, dass irgendjemand glauben könne, es habe Unrecht, nach seinem Willen zu leben. Dieses Spanien lehrt aber im Gegenteil die anderen Völker, nach ihrem Willen zu leben, im Geist und in der Wahrheit. Der Minister del Bayo stellt fest: Eine Volksbewegung, ausgehend von den Vereinigten Staaten, hat mächtig geholfen, dass die öffentliche Meinung der ganzen Welt zu unseren Gunsten umschlug. Die Welt und ihre Völker sind zuletzt nicht mit denen, die sie arm und dumm machen, um sie für den eigenen Vorteil zu missbrauchen. Das Herz der Welt schlägt für ein Volk, das ihr große Lehren erteilt in Wort und Tat, durch Leiden, Kampf und Arbeit. Sie hörten Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkriegs, Folge 272, eine Niemandsland-Produktion 2024. Literaturhinweis und Informationen zum Autor. Heinrich Mann war Erzähler, Essayist und Gesellschaftskritiker. Er wurde 1871 in Lübeck geboren und war der Bruder des berühmten Nobelpreisträgers Thomas Mann. Es gab Reisen nach Italien. Im Jahr 1900 erschien der Roman Im Schlaraffenland, mit dem die erzählende Satire in Deutschland wieder einsetzt. 1914 schrieb Mann den Roman Der Untertan, der Verbildungsroman des wilhelminischen Bürgers. Der Roman erschien aber erst 1918. In den 20er Jahren unter anderem viele bedeutende Essays zur Verteidigung der Republik. Im Jahr 1931 war Mann Vorsitzender der Sektion Dichtkunst an der Preußischen Akademie. 1933 wurde er zum Rücktritt gezwungen. Als Antifaschist musste er nach Frankreich fliehen. Er war Oberhaupt der literarischen Exilanten in Frankreich. Zahlreiche Leitartikel und oppositionelle Schriften erschienen. Der Roman Die Jugend und Die Vollendung des Königs Henri IV erschienen. 1940 gelang Mann die Flucht in die USA. Er lebte isoliert in Los Angeles, wo er 1950 starb. Die spanischen Lehren erschienen in Heinrich Mann, Verteidigung der Kultur, antifaschistische Streitschriften und Essays, Berlin-Weimar, Aufbauverlag 1971. No pasarán. Pasaremos. We'll be right back.

Es muss ein Irrtum sein, kaum zu verstehen. Fällt mir ein Ziegelstein nur auf die Zehen. Drei Blätter hat mein Klee, denn meine gute Fee tut niemals was für mich. Scheint auch am Anfang alles gut zu gehen. Die Wetterfahne wird alsbald sich drehen. Ich bin aufs Pech geeicht, Fortuna lacht, vielleicht doch leider nie für mich. Lieder sind mir zuwider, denn wer sie singt, der singt sie nicht für mich. Saludamos a nuestras cuatas y cuates oyentes de este programa, Niemandsland, en Contrabanda FM, una de las radios más chidas de toda Barcelona, porque es una radio libre. Y recuerda, eres lo que oyes. Und an dieser Stelle wieder ein Hörtext von Le Monde Diplomatique. Wiedersehen mit Julian. Mein Besuch beim WikiLeaks-Gründer im Belmarsh Prison von Charles Glass. Mittwoch. 13. Dezember 2023, 14.30 Uhr. Julian Assange betritt den Besucherbereich. Mit seinen knapp 1,90 Meter, dem wallenden weißen Haar und kurz getrimmtem Bart sticht er aus der Gruppe der 23 Häftlinge hervor. Er kneift die Augen zusammen, sucht nach einem vertrauten Gesicht zwischen den Partnerinnen, Schwestern, Söhnen und Vätern seiner Mitgefangenen. Ich warte, wie mir angewiesen wurde, an Tisch D3, einem von 40 kleinen Couchtischen mit jeweils drei gepolsterten Stühlen, ein roter und zwei blaue. Die Möbel sind am Boden festgeschraubt, unsere Blicke treffen sich, wir kommen aufeinander zu und umarmen uns. Ich sehe ihn das erste Mal seit 6 Jahren. Du bist blass, platzt es aus mir heraus. Das nennt man Gefängnisblässe, scherzt er. Seit Julian Assange im Juni 2012 in der ecuadorianischen Botschaft in London Zuflucht suchte, ist er nicht mehr an der frischen Luft gewesen, abgesehen von der Minute, als er von der Polizei in einen Transporter gezerrt wurde. Durch die hohen Fenster der Botschaft konnte er zumindest den Himmel sehen. Am 11. April 2019 kam er in das Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh im Südosten Londons. Seitdem hat er kein einziges Mal die Sonne gesehen. 23 Stunden am Tag ist er in seiner Zelle eingeschlossen, die eine Stunde Freizeit verbringt er ebenfalls in einem geschlossenen Raum unter Aufsicht. Seine Blässe lässt sich am besten als Totenblässe beschreiben. Ich war 1,5 Stunden vor dem Termin eingetroffen, um keine Zeit bei der Anmeldung und der Sicherheitskontrolle zu verlieren. Die Prozedur begann im Besucherzentrum, das Innere so trostlos wie ein 50er-Jahre-Speisesaal auf einem Gemälde von Edward Hopper. Billige Tische, klapprige Stühle, schummriges Licht und verglaste Schließfächer. Eine freundliche Angestellte, kaum jünger als ich mit meinen 72 Jahren, sagte, ich sei aber früh dran und empfahl mir, noch einen Kaffee zu trinken. Ich bekam einen Becher heißes Wasser mit Instantpulver. 20 Minuten später, um 13.15 Uhr, öffnet sich eine Tür und die BesucherInnen bilden eine Schlange vor dem Schalter für die Passierscheine. Als ich dran bin, fragt eine der drei uniformierten Frauen, sind Sie wegen Mr. Assange hier? Geradezu höflich nimmt sie von meinen Zeigefingern jeweils einen Abdruck und bittet mich, in eine oberhalb des Schalters befestigte Kamera zu schauen, die ein Foto von mir macht. Ich zeige ihr die drei mitgebrachten Bücher für Assange, mein eigenes Soldier Don't Go Mad über die Geschichte einer Nervenheilanstalt, in der nach dem Ersten Weltkrieg traumatisierte Soldaten behandelt wurden, Sebastian Falks neuen Roman The Seventh Son und die Akte Pegasus, den Investigativbericht über die Spy-Software von Laurent Richard und Sandrine Rigaud. Als ihre Kollegin mein Autogramm auf dem Cover sieht, verbietet sie mir, es ihm zu geben. Ich stelle die Frage, die man im Gefängnis nicht zu stellen hat. Warum? In Bücher für Insassen dürfe nichts hineingeschrieben werden. Ich sage, es sei doch nur meine Signatur. Egal, so sind die Regeln. Ich solle im Speisesaal warten, während sie prüft, ob ich die beiden anderen Bücher mit hineinnehmen darf. Ich trinke den lauwarmen Nescafé und lese Zeitung. Weitere BesucherInnen treffen ein, meist Frauen, und reihen sich in die Schlange ein. Manche haben kleine Kinder oder Babys dabei. Eine kommt mit ihrem vielleicht 12-jährigen Sohn. Eine andere erinnert mich mit ihren knallrot geschminkten Lippen an die Filmdiva Diana Dors. Eine ältere, südostasiatisch aussehende Frau humpelt auf einen Stock gestützt an mir vorbei. Eine jüngere Frau trägt Hijab. Es gibt auch ein paar ältere Männer, die wahrscheinlich ihre Söhne besuchen. Die meisten von ihnen scheinen nicht das erste Mal hier zu sein. Zurück am Schalter erklärt mir die Angestellte, dass Assange überhaupt keine Bücher mehr bekommen dürfe. Warum nicht? Er müsse zuerst Bücher aussortieren, bevor er neue bekommen kann. Wieder frage ich, warum? Ohne die Miene zu verziehen, antwortet sie, Brandschutz. Ich muss an Michael Bulgakows Der Meister und Margarita denken, traue mich aber nicht zu sagen, Manuskripte brennen nicht. Ich verstaue die Bücher und alles andere, was ich dabei habe, in einem Schließfach, Telefon, Stift, Laptop, Zeitung, und stecke mir nur die erlaubten 25 Pfund in bar für einen eventuellen Gefängnissnack ein. Die Frauen händigen mir einen Papierschein und einen Ausweis aus, den ich um den Hals tragen soll. His Majesty's Prison Belmarsh, Social Visitor 2199. Zusammen mit der Gruppe gehe ich über den Hof zum Besuchereingang. Dort werden unsere Fingerabdrücke überprüft, wir werden von einem Bodyscanner durchleuchtet und ein hübscher Golden Retriever beschnüffelt uns auf der Suche nach Drogen. Schließlich betreten wir den Besucherraum, um auf die Gefangenen zu warten. Julien und ich setzen uns einander gegenüber, ich auf den roten Stuhl, er auf einen der blauen. Über unseren Köpfen hängen Kugeln, sie verbergen Kameras, die die Interaktionen zwischen Insassen und Besuchern aufzeichnen. Ich weiß nicht, wie ich das Gespräch beginnen soll und frage ihn, ob ich ihm an der Snackbar etwas kaufen kann. Er bittet um zwei heiße Schokoladen, ein Käse-Gurken-Sandwich und ein Snickers. Ich frage ihn, ob er mich nicht begleiten wolle. Nicht erlaubt, sagt er. Also stelle ich mich allein an der Theke an, die von den Bexley und Dartford Samaritern betrieben wird. Als ich an die Reihe komme, sind die Sandwiches schon aus. Es gibt nur noch Junkfood. Chips, Schokoriegel, Cola, zuckrige Muffins. Ich gehe zurück zu Julien, der inzwischen auf einem anderen Stuhl sitzt. Ein Wärter hat ihn angewiesen, sich umzusetzen. Häftlinge gehören auf den roten, Besucher auf den blauen Stuhl. Ich stelle das Tablett mit seinen heißen Schokoladen, dem Snickers und ein paar Muffins auf den Tisch. Ich frage, warum es nur ungesundes Essen gebe. Er lächelt und sagt, ich sollte erst sehen, was sie drinnen essen, bei einem Budget von 2 Pfund pro Insasse und Tag. Porridge zum Frühstück, eine dünne Suppe zum Mittag und nicht viel mehr zum Abendessen. Julien hatte gedacht, im Gefängnis würde es gemeinsame Mahlzeiten an langen Tischen geben wie im Kino, doch in Belmarsh schieben die Wärter das Essen in die Zelle und die Gefangenen essen allein. Das macht es schwer, Freunde zu finden. Julien ist seit 4,5 Jahren hier, länger als alle anderen Insassen seines Blocks, mit Ausnahme eines alten Herrn, der schon seit 7 Jahren einsitzt. Immer mal wieder bringt sich jemand um, erzählt Julien, so auch vergangene Nacht. Ich entschuldige mich, dass ich ihm keine Bücher mitgebracht habe und erkläre, dass man mir gesagt hätte, sein Limit sei erschöpft. Er lächelt wieder. In den ersten Monaten waren ihm nur knapp 12 Bücher erlaubt, später wurde das Limit auf 15 angehoben, er forderte mehr. Wie viel es jetzt sein? 232. Jetzt bin ich es, der lächelt. Ich frage ihn, ob er noch das Radio habe, das er sich im ersten Jahr so mühsam erkämpft hatte. Ja, aber es funktioniere nicht mehr, weil der Stecker kaputt sei. Alle anderen dürfen sich im Gefängnisshop ein Radio kaufen, ihm wurde dieses Recht verweigert. Als ich davon hörte, schickte ich ihm ein Radio. Es kam zurück. Dann schickte ich ihm ein Buch, in dem beschrieben wird, wie man sich selbst ein Radio baut. Auch das kam zurück. Monate vergingen. Ich kontaktierte eine in Großbritannien bekannte ehemalige Geisel, die in den 1980er Jahren von der Hisbollah im Libanon entführt worden war, und bat um Hilfe. Ich wusste, dass die Entführer ihm damals ein Radio gegeben hatten und dass der BBC World Service ihn davor bewahrt hat, den Verstand zu verlieren. Auf meine Bitte hin schrieb er der Gefängnisleitung. Hätten die Medien berichtet, dass Belmarsh Assange ein Grundrecht verweigert, das selbst die Hisbollah ihren Geiseln gewährt, hätte das einen ordentlichen Image-Schaden bedeutet. Julian bekam sein Radio. Ob ich ihm helfen solle, die Leitung dazu zu bewegen, den kaputten Stecker auszutauschen? Nein, das würde ihm nur unnötigen Ärger einbringen. Wie hält er sich als Nachrichtennerd auf dem Laufenden? Das Gefängnis erlaubt ihm, ausgedruckte Zeitungsartikel zu lesen, und er kriegt Post von Freunden. Ich sage, wie wichtig es doch gerade jetzt sei, angesichts der Kriege in der Ukraine und in Gaza, dass Whistleblower Dokumente an WikiLeaks schicken. Er ist betrübt, dass WikiLeaks heute nicht mehr in der Lage ist, Kriegsverbrechen und Korruption aufzudecken. Seine Inhaftierung, die Überwachung durch die US-Regierung und die erschwerte Finanzierung von WikiLeaks schrecken potenzielle Whistleblower ab. Er befürchtet, dass andere Medien das entstandene Vakuum nicht füllen. In Belmarsh gibt es keine Fortbildungsangebote, kein Gefängnisorchester, keine Sportgruppen, keine Gefängniszeitung, für die man schreiben könnte, wie es in vielen anderen Haftanstalten üblich ist. Die rund 700 Insassen in Belmarsh sind Gefangene der Kategorie A. Die größte Gefahr für die Öffentlichkeit, die Polizei oder die nationale Sicherheit. Sie wurden entweder bereits verurteilt wegen Terrorismus, Mord oder Sexualdelikten oder warten auf ihr Verfahren. Die Besuchszeit endet. Wir stehen auf und umarmen uns. Ich sehe ihn an, unfähig, Goodbye zu sagen. Stumm umarmen wir uns noch einmal. Die BesucherInnen strömen zum Ausgang, die Gefangenen bleiben sitzen und müssen gleich zurück in ihre Zellen. Abgesehen von den gelegentlichen Besuchstagen sehen Julians Tage alle gleich aus. Die Enge, die Einsamkeit, die Bücher, die Erinnerungen, die Hoffnung, dass seine Anwälte mit ihrer Berufung gegen die Auslieferung in die USA erfolgreich sind. Die Anhörung findet am 20. Februar vor dem High Court in London statt. Als ich durch die automatischen Türen wieder die Außenwelt betrete, kommen mir die letzten Worte von Alexander Solzhenitsyns »Ein Tag im Leben des Iwan Denisowitsch« in den Sinn. Solcher Tage waren es in seiner Haftzeit vom Wecken bis zum Zapfenstreich 3653. Drei Tage zusätzlich wegen der Schaltjahre. Aus dem Englischen von Anna Lerch. Charles Glass ist Autor und Journalist. Zuletzt erschien von ihm Soldiers Don't Go Mad, A Story of Brotherhood, Poetry and Mental Illness During the First World War, New York, Penguin Press 2023. Dieser Text erschien zuerst bei The Nation am 2. Januar 2024. Здравствуйте, дорогие слушатели. Это радиопрограмма Niemandsland. И я Яна из России, из Ростова-на-Дону. Ja, in diesem Sinne, Rammstein, Asche zu Asche, live aus Berlin. Sepp Maier ist vor kurzem 80 geworden. Er hatte am 28. Februar 1944 Geburtstag und wir gratulieren ihm hier aus dem Niemandsland. Maier hat einmal etwas Tolles gesagt, einen Aphorismus, wie nur Torhüter ihn hinbekommen. Angst hat höchstens der Schütze. Als Keeper kannst du beim Elfmeter nur gewinnen. Ja, mei, recht hat er. Die Katastrophen und gemischten Meldungen im heutigen Niemandsland. Für die Wochen vom 4. bis zum 18. März 2024. Die erste Meldung betrifft das Thema Kriegsgefahr bzw. Krieg mit Russland. Es gibt einen förmlichen Protest aus Moskau wegen der Taurus-Debatte. Es gibt eine Abhöraffäre. Russland kritisiert Angriffsdiskussion deutscher Offiziere. Die Veröffentlichung einer abgehörten Telefonkonferenz hoher deutscher Offiziere beschäftigte am Montag das offizielle Moskau, aber auch englischsprachige Medien. Laut einer Pressemitteilung des russischen Außenministeriums wurde der deutsche Botschafter in Russland, Alexander Lambsdorff, im Verlauf einer Demarche, das heißt eines Protestes, im Ministerium aufgefordert, eine Erklärung dazu abzugeben. Von der Bundeswehr sei die Möglichkeit einer Belieferung des Kiewer Regimes mit Taurus-Marschflugkörpern mit großer Reichweite sowie der Bereitstellung praktischer Hilfe für die ukrainischen Streitkräfte bei ihrem Kampfeinsatz gegen Ziele in Russland besprochen worden, was die Beteiligung des kollektiven Westens, einschließlich Berlins, an dem Konflikt um die Ukraine deutlich zeigt. So heißt es in der offiziellen Demarche, im offiziellen Protest. Außerdem sei Lambsdorff mitgeteilt worden, dass die anhaltenden Versuche der deutschen Behörden, die Aktivitäten russischer Journalisten in Deutschland einzuschränken, inakzeptabel seien und nicht ohne strikte Reaktion bleiben würden. Deutsche Medien berichteten bis zum Montagnachmittag weder über den Protest noch über dessen Inhalt. Der Pressesprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, erklärte am Montag der Nachrichtenagentur Interfax zufolge, Bundeskanzler Olaf Scholz habe eine schnelle und gründliche Aufklärung des Falles angekündigt. Wir hoffen, dass wir irgendwie erfahren, meinetwegen sogar durch die Medien, zu welchem Schluss die Untersuchung gekommen ist. Die New York Times beschäftigte sich am Montag ausführlich mit der Weigerung von Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, den deutschen Marschflugkörper Taurus an die Ukraine zu liefern. In seinen Äußerungen sah die US-Zeitung einen Hinweis darauf, dass die USA, Großbritannien und Frankreich Kiew im Krieg gegen Russland heimlich dabei helfen könnten, Raketen auf russische Ziele zu lenken. Der britische Guardian titelte am selben Tag: Britische Soldaten im direkten Einsatz, on the ground, in der Ukraine, heißt es in einem Leak des deutschen Militärs. Hi, I'm Lou from São Paulo and I'm sending a big hug to all the Niemandsland listeners. Auch in anderen Teilen der Welt steigen die Spannungen zwischen der Supermacht USA und in diesem Fall China. Peking, Beijing. China streicht den Begriff friedlich in Bezug auf die Wiedervereinigung mit Taiwan. Während in früheren Berichten noch von einer friedlichen Wiedervereinigung die Rede war, werde China die Sache der Wiedervereinigung Chinas entschlossen vorantreiben, hieß es im ersten Arbeitsbericht von Ministerpräsident Li Qiang, den Reuters am Dienstag einsehen konnte. Laut dem Papier sollen die Rüstungsausgaben wie im Vorjahr um 7,2% steigen. Der Haushalt sieht 1,67 Billionen Renminbi-Yuan, rund 230,6 Milliarden US-Dollar, für Militärausgaben vor. Auch durch die stärkere Präsenz der USA haben die Spannungen um Taiwan in den vergangenen Jahren zugenommen. In einem separaten Bericht erklärte China, es werde separatistischen Aktivitäten, die auf die Unabhängigkeit Taiwans abzielen und jegliche Einmischung von außen entschieden entgegentreten. Krieg, Krieg, Kriegsgeschrei, Säbelrasseln und immer neue Waffen. Kriegsvorbereitung, Kriegsgeschrei und immer neue Waffen. Rüstungsmanager: Armata-Kampfpanzer sei zu teuer für den Krieg. Moskau: Russlands modernster Kampfpanzer Armata ist dem Hersteller zufolge zu teuer für einen Einsatz im Krieg gegen die Ukraine. Von seiner Funktionalität her ist er den existierenden Panzern weit überlegen, aber er ist zu teuer und deswegen wird ihn die Armee jetzt wohl kaum einsetzen, sagte der Chef der staatlichen Rüstungsholding Rostec, Sergei Chemesov, am Montag der staatlichen Nachrichtenagentur RIA Novosti. Der T-14 Armata wurde der Öffentlichkeit erstmals 2015 bei der Militärparade in Moskau vorgestellt. Eine ausgedehnte Serienproduktion wurde laut Medienberichten bis heute nicht aufgenommen. Laut Chemesov haben die russischen Streitkräfte den Armata inzwischen in den Dienst übernommen. Für den Einsatz in der Ukraine seien die Kosten aber zu hoch. Heute brauchen wir Geld, um neue Panzer, neue Waffen zu fertigen, womöglich billigere, sagte Chemesov. Daher sei es angebracht, für den aktuellen Konflikt billigere T-90-Panzer zu produzieren. Perspektivisch sollte der Armata eigentlich den T-90 ablösen. Bleiben wir beim Thema Kriegsgefahr und Krieg in Europa, dem neben der Klimakatastrophe im Moment wohl beängstigendsten Thema, das die Menschen überall beschäftigt, weltweit. Es geht um die Taurus-Debatte. Ampelparteien sind gegen einen Untersuchungsausschuss zu abgehörter Luftwaffenbesprechung. Und wie immer, mittlerweile kann man das ja nicht mehr hören, der Druck auf den Kanzler steigt. Ja, der Mann soll also entscheiden, ob man Russland mit deutschen Waffen angreift, von außen, von der Ukraine her. Das nennen sie Druck auf den Kanzler. Der Kanzler sei feige, der Kanzler habe Angst, der Kanzler zögere, der Kanzler. Soll er mal versuchen. Mal gucken, was passiert, wenn die ersten Marschflugkörper russischer Produktion auf Berlin zufliegen. Die Ampelparteien konzentrieren sich auf Krisen-PR. Es dürfe hier zu keiner Täter-Opfer-Umkehr kommen, hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock vom Bündnis 90 Die Grünen am Montag aus dem Steuerparadies Montenegro in die Debatte über die sogenannte Abhöraffäre bei der Luftwaffe interveniert. Hätte Russland dieses Land nicht brutalst angegriffen, dann müsste die Ukraine sich auch nicht verteidigen. Dann müssten wir auch keine Waffen liefern, rechtfertigte Baerbock bekannt gewordene Überlegungen innerhalb der Bundeswehr zu einer möglichen Versorgung des ukrainischen Militärs mit Taurus-Marschflugkörpern. Wie ihre Parteivorsitzende Ricarda Lang verlangte auch die Ministerin bei ihrem Besuch in Podgorica eine rasche und lückenlose Aufklärung der mutmaßlichen Abhöraktion russischer Dienste. Am Freitag hatte der russische Staatssender RT im Internet den rund 38 Minuten langen Mitschnitt einer Online-Besprechung hochrangiger Luftwaffenoffiziere veröffentlicht. Auf Anfrage von Junge Welt, ob es bereits disziplinarische oder sonstige personelle Konsequenzen für die beteiligten Bundeswehrangehörigen gäbe, wollte sich ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Montag zu weiteren Details nicht äußern. Der Sachverhalt sei Gegenstand laufender Untersuchungen des Bundesamtes für den militärischen Abschirmdienst sowie der beteiligten Stellen des Geschäftsbereiches des Bundesministeriums. Personelle Konsequenzen hatte Verteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD am Sonntag in der ARD damit abgelehnt, dass dies viel zu hoch gegriffen wäre. Das heißt, man spielt die ganze Sache klein, man kocht sie klein, man spielt sie runter. Befürworter von Lieferungen von Taurus-Waffen an Kiew wollen mit der Veröffentlichung des Mitschnitts Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD noch mehr unter Druck setzen. Der Gesprächsinhalt beweise, dass die Marschflugkörper auch ohne Beteiligung der Bundeswehr bereitgestellt werden könnten. Damit sei das Argument des Kanzlers für sein Nein zur Lieferung an die Ukraine tatsächlich dahin, erklärte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, am Montag im ZDF-Morgenmagazin. Doch Scholz blieb dabei. Es kann nicht sein, dass man ein Waffensystem liefert, das sehr weit reicht und dann nicht darüber nachdenkt, wie die Kontrolle über das Waffensystem stattfinden kann, sagte er laut SWR am Montag im Gespräch mit Schülerinnen und Schülern der Gottlieb-Daimler-Schule im baden-württembergischen Sindelfingen. Ich bin der Kanzler und deshalb gilt das. Die Regierung zeigt sich darum bemüht, den Angriffscharakter der mutmaßlichen Abhöraktion russischer Dienste in den Vordergrund zu stellen. So ziele dieser hybride Angriff darauf ab, Unsicherheit zu erzeugen und auseinander zu dividieren, warnte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Berlin. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht alle übereinander herfallen, sagte Strack-Zimmermann zuvor im ZDF. Ihr Amtsvorgänger an der Spitze des Verteidigungsausschusses, Wolfgang Hellmich von der SPD, forderte gegenüber dem MDR am Montag, in den innenpolitischen Debatten im Fokus zu haben, dass eine großmögliche bundesdeutsche Geschlossenheit ein wichtiger Aktivposten sei, um sich Putin europaweit widersetzen zu können. Entsprechend soll es auch keinen Untersuchungsausschuss geben. Hellmich zufolge helfe ein solcher überhaupt nicht, weil es 2 bis 3 Jahre dauere, bis ein Ergebnis vorliegt. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Agnieszka Brugger argumentierte am Montag gegenüber dem BR: Untersuchungsausschüsse sind dann interessant, wenn es abgeschlossene Vorgänge sind, die man öffentlich erörtern kann. Beides sei hier nicht der Fall. Die Spionage dauert weiter an. Ja, in einem Krieg wird spioniert. Das ist eine tolle Erkenntnis. Soweit sind die mittlerweile gekommen. Im Krieg spioniert jeder gegen jeden und Deutschland ist nun mal Kriegspartei. Derweil kritisierte der SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner gegenüber dem Tagesspiegel vom Sonntag die Bundeswehr dafür, ein nicht gesichertes Kommunikationsmittel für ihre Besprechung genutzt zu haben. Am Montag empfahl der linke Co-Vorsitzende Martin Schirdewan der Truppe, lieber in IT-Sicherheit investieren als in Kampfpanzer. Er forderte auch, alle westlichen Truppen, die mutmaßlich schon jetzt in der Ukraine im Einsatz sind, sofort abzuziehen. Andernfalls bestehe eine völlig unberechenbare Situation mit enormer Eskalationsgefahr. Winter im Niemandsland. Es ist ein offenes Geheimnis, dass NATO-Truppen bzw. britische Truppen, Offiziere, Kampfeinheiten in der Ukraine agieren und dem ukrainischen Militär zur Seite stehen, mit Rat und Tat. Man hat in Deutschland mittlerweile das Gefühl, die 70er Jahre wären zurück und die Gefahr der Roten Armee-Fraktion, das Gespenst dieser bösartigen Terroristen, liege wieder wie ein mörderischer Nebel über dem Land. Berlin, das Sondereinsatzkommando SEK durchsucht weitere Objekte, Ex-Raffler nicht zu fassen. Sie scheinen nicht zu bremsen, wollen den finalen Coup. Fahnder des federführenden Landeskriminalamts LKA Niedersachsen, Amtshelfer des Berliner LKA und des Bundeskriminalamts BKA. Seit Sonntagmorgen läuft die Hatz in der Hauptstadt auf Hochtouren. Nach den beiden mutmaßlichen Ex-Mitgliedern der Ex-Stadtguerilla Rotarmee-Fraktion RAF, Ernst Volker Staub und Burkhard Garweg. Schwerpunkt der Razzien Friedrichshain. In den Morgenstunden zum Wochenauftakt durchsuchte ein Spezialeinsatzkommando SEK 2 Wohnungen in dem Berliner Stadtteil in der Grünberger und der Korinthstraße. Das Quartier in der Grünberger Straße wurde bereits in der Nacht zuvor durchstöbert, ein Wagenplatz sonntagfrüh durchkämmt. Die Gesuchten waren nicht unter den Überprüften. Garweg soll aber nach LKA-Angaben in einem der Bauwagen auf dem FIPS-Areal gewohnt haben, zeitweise zumindest. Die Rollheimer Unterkunft wurde durch das Technische Hilfswerk THW zwecks kriminaltechnischer Untersuchung abtransportiert, berichtete RBB 24 am Montag. Der Auslöser der Durchsuchungswelle, die Festnahme von Daniela Klette am Montagabend voriger Woche in Kreuzberg. Klette, gleichfalls laut Fahndern Ex-Rafflerin, soll aktuell in der Frauen-JVA Fechter einsitzen. Ihre Pflichtverteidigerin aus Werden ließ eine junge Weltanfrage zu Haftbedingungen bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Der Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses, AGH, befasste sich am Montagvormittag auf SPD-Antrag mit den Staatsschutzaktionen. Die Behörden trieben einen Riesenaufwand, würden schwere Kaliber auffahren, befand Niklas Schrader von Die Linke, gleichen Tags gegenüber Junge Welt. Ein Verfolgungseifer, der bei Hunderten untergetauchter Neonazis hierzulande fehle, so der innenpolitische Sprecher seiner AGH-Fraktion weiter. Das sieht der Berliner Rechtsanwalt Sven Lindemann im Junge Welt-Gespräch ähnlich. Eine Neuauflage der Antiterrorfahndung der 70er und 80er Jahre. Nicht nur das. Er könne sich nicht erinnern, dass vergleichbar jemals wegen Raubtaten auf Geldtransporter gefahndet worden wäre. Und die radikale Linke? Die lockert gewissermaßen die Handbremse. Demo am nächsten Samstag, 18 Uhr, Marianenplatz, Kreuzberg, Motto, stopp den Staatsterrorismus, Solidarität mit den Untergetauchten und Gefangenen. Eine Meldung aus Sindelfingen. Das wird Joe Biden gar nicht gefallen. Olaf Scholz ist gegen eine Auslieferung von Julian Assange an die USA. Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich gegen eine Auslieferung des australischen Journalisten Julian Assange an die USA ausgesprochen. Zitat: Ich bin der Meinung, dass es schon gut wäre, wenn die britischen Gerichte ihm den notwendigen Schutz gewähren, weil er ja doch mit Verfolgung in den USA rechnen muss, angesichts der Tatsache, dass er amerikanische Staatsgeheimnisse verraten hat, sagte der SPD-Politiker am Montag bei einer Fragerunde an einem beruflichen Schulzentrum im baden-württembergischen Sindelfingen. Er hat aber nicht ganz die Wahrheit gesprochen. Er hat nicht Staatsgeheimnisse verraten, sondern er hat Kriegsverbrechen öffentlich gemacht. Jedenfalls, Scholz gehe davon aus, dass die Chancen dafür gewachsen seien. Denn die Vertreter der Vereinigten Staaten konnten den britischen Richtern in den letzten Verhandlungen nicht zusichern, dass sich die mögliche Bestrafung in einem aus der Sicht Großbritanniens vertretbaren Rahmen bewegt. Das sagte Scholz. Assange drohen, wie auch in unserem letzten Niemandsland ausführlich berichtet, in den USA bis zu 175 Jahren Haft und noch Schlimmeres. Es kann sein, dass er ganz schnell stirbt, im Isolationsknast oder auch ermordet wird. Man hat es ihm angedroht von Seiten der CIA. Schauen wir mal, wie die Bundesrepublik Deutschland und die so schön bunte Ampelregierung mit ihren Rentnern umgeht. Berlin. Immer mehr Altersrentnerinnen und Rentner beziehen zusätzliche Grundsicherung. Ihre Zahl stieg von rund 414.000 Ende 2020 auf 469.000 im September 2023, wie aus einer Auswertung des Statistischen Bundesamts für die AfD-Bundestagsfraktion hervorgeht, die der Nachrichtenagentur dpa vorliegt. Laut der Deutschen Rentenversicherung ist der Zuwachs hauptsächlich auf die Auswirkungen einer Freibetragsregelung zurückzuführen, wie eine Sprecherin erläuterte. Wer mindestens 33 Jahre Beiträge für Beschäftigung, Erziehung oder Pflege geleistet hat, aber besonders wenig verdient hat, kann seit Januar 2021 einen zusätzlichen Freibetrag bei der Beantragung von Leistungen der Grundsicherung im Alter geltend machen. Ebenfalls zum Thema Rente im Kapitalismus. Berlin. Die Regierung will die Rente langfristig auf dem Kapitalmarkt absichern und so Beitragszahler und Bundeshaushalt entlasten. So heißt es offiziell. Bis Mitte der 2030er Jahre soll ein Kapitalstock von etwa 200 Milliarden Euro geschaffen werden, wie dpa am Montag aus Regierungskreisen erfuhr. Aus den Erträgen sollen dann jährlich durchschnittlich 10 Milliarden Euro als Zuschuss an die gesetzliche Rentenversicherung fließen. Eine Nachricht über ein weiteres Großgemetzel auf diesem Planeten Erde. Das Blutbad in Gaza geht weiter. 118 Tote beim sogenannten Mehlmassaker in Gaza letzte Woche. Israels Militärsprecher leugnet Angriffe auf Menschen bei Hilfslieferungen. Berichte zu weiteren Attacken auf Hungernde. Ein Artikel von Jakob Reimann, veröffentlicht in der Jungen Welt am 5.3.2024. Es war einer der tödlichsten Angriffe seit Beginn des Krieges in Gaza am 7. Oktober. Beim sogenannten Mehlmassaker wurden am Donnerstag mindestens 118 Menschen getötet und 67 weitere verletzt, als sie auf Nahrungsmittel eines Hilfskonvois warteten. Diverse Zeugen und Untersuchungsergebnisse verschiedener NGOs beschuldigen die israelische Armee, die Menschenmenge angegriffen zu haben. Israelische Panzer schossen heftig auf palästinensische Zivilisten, heißt es etwa in einem Bericht der Menschenrechtsorganisation Euromed vom Sonntag. Das israelische Militär weist diese Darstellung zurück. Es sei zu einer Massenpanik gekommen, in deren Folge Menschen totgetrampelt und auch von Lastwagen überrollt worden seien. Zeugen bestätigen, dass es diese Massenpanik gab, doch sei die eine Folge des israelischen Feuers gewesen. Das Militär veröffentlichte Infrarotaufnahmen, die seine Darstellung belegen sollen. Das Investigativteam der BBC erklärte, dass das Video bearbeitet und in vier Teile geschnitten wurde. Die ersten beiden Teile zeigen mehrere Menschenmengen, die sich um die Trucks herum befinden. Die anderen beiden, bereits regungslose Personen, die teils deutlich entfernt vom Konvoi auf dem Boden liegen, sowie mehrere israelische Militärfahrzeuge. Auch wurden weitere Videoaufnahmen analysiert, auf denen Gewehrfeuer zu hören und Menschen zu sehen sind, die hinter den Trucks in Deckung gehen. Die Israelis schossen gezielt auf die Männer, zitierte BBC den Reporter Mahmoud Avedaya. Es war eine Nacht von Tod und Hunger, kommentierte der israelische Journalist Gideon Levy am Sonntag in der Tageszeitung Haaretz. Außenministerin Annalena Baerbock forderte auf einer auf X veröffentlichten Erklärung, dass die israelische Armee lückenlos aufklären solle, was geschehen ist. Keine unabhängige Untersuchung etwa seitens der UNO, vielmehr soll der Beschuldigte das Verbrechen selbst untersuchen. Toll, Frau Baerbock. Am Sonntag stellte Armeesprecher Daniel Hagari die Ergebnisse einer ersten Überprüfung des unglücklichen Vorfalls vor und sprach von einer humanitären Operation, um die Zivilbevölkerung im nördlichen Gazastreifen mit Hilfslieferungen zu versorgen. Das israelische Militär habe den Hilfskonvoi nicht angegriffen, behauptete er. Hagari räumte zwar ein, dass israelische Truppen Warnschüsse abgegeben hätten, um die Menge auseinanderzutreiben und auf einzelne Plünderer, die sich den Soldaten genähert haben, reagiert hätten, doch ob dabei jemand erschossen oder verletzt wurde, erwähnte der Sprecher nicht. Während Hagari die direkten Angriffe auf die Menschenmenge leugnet, bestätigen verschiedene Quellen diese Version der Geschichte. Das Al-Afdar-Krankenhaus hat bereits 176 Verletzte aufgenommen, erklärte Mohammed Salah, der Interimsleiter des Krankenhauses, in das viele der Toten und Verletzten eingeliefert wurden, gegenüber der BBC. 142 dieser Fälle sind Schutzverletzungen. Der Rest stammt von der Massenpanik. Der Direktor des Kamal Aftan Hospitals, Husun Abu Safia, erklärte, dass sämtliche Personen, die ins Krankenhaus eingeliefert wurden, Schussverletzungen hatten. Auch der Journalist Husam Shabbat bestätigte gegenüber der New York Times diese Darstellung. Ein Team der UNO berichtete von einer großen Anzahl von Schusswunden im Sifa-Krankenhaus, wo 70 der Toten eingeliefert wurden. Der aus Gaza berichtende Journalist Muhammad Shehada stellte auf X heraus, dass es sich bei dem Mehlmassaker keineswegs um einen Einzelfall gehandelt habe, sondern dass das israelische Militär seit Wochen wahllos auf verhungerte Gazaner schießt, die genau an der gleichen Stelle auf Hilfslieferungen warteten. Er veröffentlichte mehrere Videos und Fotos aus der zweiten Februarhälfte, die das belegen sollen, sowie die Aussagen von Augenzeugen, die über entsprechende Angriffe berichten. Für einen Sack Mehl muss ich bluten und werde gedemütigt und verliere meine gesamte Würde, ruft in einem Video ein gehetzter junger Mann, der einen Mehlsack geschultert hat, in die Kamera. Contrabanda FM. Con los motores en marcha. Und lange nicht gehabt, in den Katastrophen, die ARD-Tagesschau in 100 Sekunden. Hier ist sie. Guten Abend, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Bundesregierung will Rente reformieren. Finanzminister Lindner und Arbeitsminister Heil stellten dazu ihre Pläne vor. Das Rentenniveau soll bis 2039 nicht unter 48% des Durchschnittslohns fallen. Der erwartete Anstieg der Rentenbeiträge soll durch Aktienerträge abgebremst werden. Dafür wird ein sogenanntes Generationenkapital von 200 Milliarden Euro aufgebaut. Pistorius zu Lauschangriff auf Bundeswehr. Laut dem Verteidigungsminister konnte eine Schaltkonferenz von Offizieren über den Marschflugkörper Taurus durch menschliches Versagen abgehört werden. Ein Teilnehmer in Singapur habe sich vorschriftswidrig über eine nicht sichere Verbindung zur Konferenz dazugeschaltet. Tesla-Werk in Grünheide steht weiter still. Grund ist ein Brand an einem Hochspannungsmast, der am frühen Morgen zu einem Stromausfall in der Region geführt hatte. Eine linksextremistische Gruppe übernahm die Verantwortung für den Brand. Sie wirft dem US-Autobauer Ausbeutung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor. Das Landeskriminalamt ermittelt. Super Tuesday bei Vorwahlen in den USA. Demokraten und Republikaner stimmen parteiintern in 15 Bundesstaaten darüber ab, wer bei der Präsidentenwahl Anfang November antreten soll. Gekürt werden die Kandidaten im Sommer. Bei den Republikanern liegt Ex-Präsident Trump deutlich vorn. Bei den Demokraten tritt Amtsinhaber Biden an. drei Amerikaner und ein Russe auf der ISS-Raumstation eingetroffen. Sie wurden von der aktuellen Besatzung begrüßt. Die sogenannte Crew 8 war am Sonntag vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida gestartet. Sie sollen rund ein halbes Jahr auf der ISS arbeiten. Geplant sind unter anderem medizinische Experimente. Das Wetter. Morgen im Süden gebietsweise länger anhaltender Regen, im Bergland zum Teil Schnee. Im Westen wolkig. Im Norden und Osten neben einigen Wolken zeitweise auch Sonnenschein. 1 bis 12 Grad. Ein Herzschlag nur für mich und die, die bei mir sind. Augen auf, schaut euch das an. Wer dafür keine Tränen hat, wird morgen blind. Wenn ihr das nicht liebt, was dann? Jeder liebe das so viel. Nachrichten in Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten im Niemandsland für die Wochen vom 11. bis zum 25. März 2024. Barcelona, Stadt der Ausbeutung. Das perfide System der Subunternehmen, früher auch Sklavenhändler genannt, sorgt auch weiterhin für legale und halblegale Ausbeutungsverhältnisse in Barcelona. Nach dem Camp Nou-Skandal wurden auch auf weiteren Großbaustellen in der Stadt eklatante Lohn-, Raub- und Steuerbetrugsdelikte festgestellt. So beim Bau der Tranvía-Straßenbahn etwa, dem Bahnhof Sagrera und der U-Bahn-Linie 9. Die Arbeiter auf diesen und anderen Baustellen haben am Monatsende Löhne auf dem Lohnstreifen oder auf dem Lohnkonto, die kaum an die 1.000-Euro-Marke heranreichen. Summen weit unter den Tariflöhnen der Baubranche. Bis zu 1.200 Euro Lohnraub sind hier monatlich festzustellen, bei 10-Stunden-Tagen. Hinzu kommt Samstagsarbeit und Wochenendarbeit, die nicht bezahlt wird. Bei Regen oder Krankheit gibt es kein Ausfallgeld, keinen Pfennig Krankengeld. Nichts. Falls die Arbeiter die ihnen zustehenden Urlaubstage einfordern sollten, landen sie am nächsten Tag auf der Straße. Das ist die Realität in der schönen Fun City Barcelona für tausende Arbeiter. Die Tageszeitung El Periodico hat nach 3 Monaten Recherche die himmelschreienden Zustände an den Baustellen ans Licht der Öffentlichkeit gebracht. Auf den Lohnabrechnungen von Dutzenden Arbeitern der Subunternehmen sind betrügerische Lohnabrechnungstricks festzustellen. Viele Lohnzettel sind sogar direkt plumpe Fälschungen. Das Problem: Wer sich bei den Bauaufsichtsbehörden oder bei der Aufsicht der Sozialversicherung beschwert, landet, wie gesagt, direkt auf der Straße. Wenn du deine Rechte einforderst, wirst du rausgeschmissen, erklärt ein Arbeiter gegenüber der Zeitung El Periodico. Der Arbeiter ist bei der Firma Grupo Yeste angestellt, die für das Rathaus von Barcelona Bauaufträge bekommt, in diesem Falle bei Sagrera. Viele der betrogenen Arbeiter haben auf der Baustelle des neuen Camp Nou gearbeitet, wo bei einer Inspektion der Sozialversicherung und der Bauaufsichtsbehörden ein allgemeiner Zustand von sogenannten Unregelmäßigkeiten bei den Lohnabrechnungen aktenkundig geworden ist. Die Arbeiter berichten: Was auf dem Camp Nou passiert, ist generelle Praxis auf allen Baustellen der Stadt, sagt einer, der auf verschiedenen Baustellen gearbeitet hat. Die Firmen sind sowohl Großunternehmen wie Solrigol mit 600 Arbeitern, als auch kleinere Firmen wie Nebalix oder Montajes Nomaga, die meist nicht mehr als 50 Arbeiter unter Vertrag haben. Jeder Arbeiter, der unzufrieden ist, kann ja einen Anwalt nehmen oder zur Aufsichtsbehörde gehen und sich dort beschweren, erklärte ein Sprecher der Baufirma Solrigol auf Nachfrage eines Journalisten. Ein Arbeiter, der anonym bleiben will, sagt aus: Jeden Abend müssen wir ein Papier unterschreiben, auf dem steht, dass wir 8 Stunden gearbeitet haben. Doch das ist eine Lüge. Manchmal sind es 10, 11 oder 12. Wir haben oft von morgens früh bis zum Dunkelwerden gearbeitet, sogar an den Wochenenden, bei den Umbauten des Krankenhauses Sagrat Cor zum Beispiel. Ähnlich wie bei den unterbezahlten Angestellten der Hotels, den als Kellys bezeichneten Zimmermädchen, haben bei den Lohnraub- und Lohndrückerfirmen sowohl die Politik als auch die Gewerkschaften eklatant versagt. In einer Gesellschaft, die bei identitären Diskriminierungen eine wahre Aufschreikultur inszeniert hat, ist die Lohnraubkultur ein Symptom für den wahren, verlogenen, inhumanen Charakter unserer schönen, wertebasierten Demokratie. Nagadev. Nagadev, Niemandsleis, Barcelona. Naga Aferi, Gedalagis, Programm Binjunkoi de Glubes Bunekefi, Barcelona, FM Kontrabando, Place Real. Thema Mobile World Congress. Während der Mobile World Congress ablief mit seinen rekordartigen Statistiken, 360 Firmen, 8% mehr als früher, neuen Besucherrekord von Publikum, da hieß es 110.000 Besucher, Erfolgsmeldungen des Hotel- und Gastronomiesektors, Schulterklopfen wegen des neuen Supercomputerzentrums BSC etc., fand von den offiziellen Medien so gut wie unbeachtet ein Social Mobile Kongress statt, organisiert von ONGs und kritischen Technikern und Ingenieuren. Ich war auf einer der Veranstaltungen dieses Gegenkongresses und bin begeistert über das hohe Niveau an Wissen und Kritik zum Thema Kommunikationstechnologien und ihre Auswirkungen auf Gesundheit, Umwelt und soziale Rechte weltweit. In der Sala Barz, heute heißt das Parallel 62, fand vergangene Woche eine Radiosendung live zum Thema Social Mobile Congress statt. Es gab Infos zum Produktionsprozess der Handys, den Ausbeutungsverhältnissen bei der Gewinnung von Rohstoffen und seltenen Metallen, Lithium, Kobalt etc. und den fatalen Überdimensionierungen bei den Funktionen unserer Handygeräte. Viele wichtige Fakten und Tipps gab es von Expertinnen und Experten der Branche und dann ein kleines Punkkonzert der Gruppe La Elite, sehr frech und sehr laut. Das Ganze fand im rappelvollen Saal Parallel 62 am vergangenen Dienstag, dem 27. Februar, statt. Gastgeber war die Radiosendung Carne Cruda, früher auf Radio 3, jetzt im Livestream Hightech Low Rides. Was sind die wahren Kosten der Technologie, die wir konsumieren? Am 29. Februar ging es dann weiter im Auditorium Calabria 66 und am 2. März gab es in der Escola de las Aguas eine Veranstaltung zu diesem gleichen Thema. Unter anderem wurde das Buch Roter Kobalt, Cobalto Rojo, vorgestellt, in dem über die unglaubliche Ausbeutung von Menschen und Natur die Rede ist, wie sie bei der Schürfung und Gewinnung von den für Mobiltelefonindustrie wichtigen Metallen benötigt werden. Eine Trauermeldung. Hafenarbeiter, Angestellte der Hafenverwaltung und sogar die wilden Katzen waren am Donnerstag, dem 22. Februar, traurig und entsetzt, als sie vom Tod der jungen Losverkäuferin der Once, Carol Garcia, erfuhren. Carol starb, als sie vom Fahrrad stürzte und unglücklicherweise vor einen LKW fiel, der sie überrollte. Der Fahrer hatte nichts tun können, um das Unglück zu verhindern. Carol war Teil der großen Hafenfamilie Barcelonas, heißt es in der offiziellen Trauerbekundung der Hafenverwaltung. Man hob hervor, dass die junge Frau auch eine große Katzenliebhaberin gewesen war. Carol legte jeden Tag 20 Kilometer mit dem Fahrrad zurück, um im Hafen die Once Blindenlotterielose zu verkaufen. Sie sei auch eine leidenschaftliche Leserin gewesen, die nebenbei die wilden Katzen gefüttert hatte. Barcelona, Fun City, Invasion. 30.000 Studenten und Studentinnen aus den USA trafen vergangene Woche in Barcelona ein, um den sogenannten Spring Break zu feiern, was man mit Frühlingspause, Pausa Primaveral, übersetzen könnte. Es sind die Trimesterferien an den Unis der Vereinigten Staaten, wo die jungen Leute sich ein paar Tage Party und Sex, Drugs und Rock'n'Roll gönnen. Abroad Fest und Spring Fest waren zwei Festivals, die von der Vergnügungsindustrie unserer Stadt speziell für dieses US-Publikum programmiert wurden. Drei Tage vom 29. Februar bis zum 2. März waren Künstler aus den USA speziell für diese 30.000 eingeflogen worden. Fünf Diskotheken der Stadt hatten spezielle Angebote auf Lager. Besonders attraktiv für die hiesige Geschäftswelt, das angereiste Publikum stammte mehrheitlich aus gehobenen Einkommensschichten. Gleichzeitig waren 110.000 Kongressteilnehmer des World Mobile Kongresses in der Stadt. Die Fun City brummte, der Vergnügungsrummel lief heiß. Niemandsland ist ein Programm in Alemany de Contrabanda FM 91.4. Casamet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Thema Terrorismusverdacht. Der oberste Gerichtshof, Tribunal Supremo Spaniens, hat offiziell ein Untersuchungsverfahren wegen Terrorismusverdachts gegen den geflohenen Ex-Präsidenten der Generalitat, den Separatistenführer Carles Puigdemont, eingeleitet. Puigdemont soll laut Gerichtshof der Anstifter der Unruhen, Straßenschlachten, Flughafenbesetzung und Autobahnblockierungen durch die als Tsunami-Demokratik bezeichneten Demonstrationen für eine Unabhängigkeit Kataloniens gewesen sein. Gerade heute wurde der Pakt über das neue Amnestiegesetz zwischen Regierung und der Separatistenpartei Junts beschlossen. Ein fragiles juristisches Konstrukt, das im Konflikt mit dem von der Regierung Sanchez beschlossenen Amnestiegesetz für die Separatisten gesehen werden muss. Barcelona, Tod eines Anarchisten. Am vergangenen 2. März jährte sich zum 50. Mal der Todestag des jungen Anarchisten Salvador Puig Antich, der am 2. März 1974 im Alter von 26 Jahren vom Franco-Regime mit der grausamen Garrotte-Ville hingerichtet wurde, eine Art Würgestock, bei dem einem langsam der Hals zugequetscht wird. Die Hinrichtung geschah auf Beschluss eines Kriegsgerichts im Gefängnis Modelo hier in Barcelona. Salvador Puig Antich war am 25. September 1973 nach einer gescheiterten Flucht in einem Hauseingang in Barcelona verhaftet worden. Bei der Aktion wurde der Polizist Fernando Anguas getötet. Das spektakuläre Attentat auf den Franco-Nachfolger Guerrero Blanco am 20. Dezember 1973 gab dem Fall Puig Antich eine zusätzliche Dynamik. Der schon absterbende Frankismus brauchte einen Schuldigen und wollte seinen Rachedurst an einem Linken stillen, in diesem Fall Puig Antich, da man an das ETA-Kommando, die das Attentat ausgeführt hatten, nicht herankam, das Guerrero Blanco in Madrid in seinem Auto in die Luft gesprengt hatte. Im jungen Alter von 26 Jahren wurde Salvador Puig Antich grausam erwürgt. Das Regime hatte ihm zu diesem Zweck einen sogenannten kriminellen Sträfling zur Seite gestellt, den mysteriösen Heinz Cess, ein Deutscher, den die Polizei als Polen ausgab. Cess hatte auf einem Campingplatz an der Küste einen Polizisten erschossen und wurde ebenfalls hingerichtet. So sollte demonstriert werden, dass Kriminelle das bekämen, was sie verdienten. Verschiedene Veranstaltungen befassten sich mit dem Jahrestag der Hinrichtung am 2. März, dem vergangenen Samstag. Es gab ein Cineforum, den Film Salvador Puig Antich zu sehen, organisiert vom Freien Radio RSK in Can Basté mit anschließender Debatte. Justiz, Mord, Rache, Salvador, Cas Obert, offener Fall. Auf einer speziellen Webseite kann man sich über verschiedene Aspekte des Falles Puig Antich informieren. Salvador 50ans.cat. Mi programa se llama Niemandsland, va sobre la política, cultura, historia y música alemana. Me llamo Detlef Jeskatz y para mí contrabanda es la tierra de nadie, la tierra de todos. Blühen, wachsen und gedeihen der Fun-City Barcelona. Der PIM, der neue Plan de Inversiones Municipal, der städtische Investitionsplan ist verabschiedet. Bürgermeister Jaume Colboni von der PSC stellte den ehrgeizigen Plan voller Projekte am 29. Februar in seiner Pressekonferenz. Der Bürgermeister antwortet, El Alcalde responde vor. Voller Optimismus wurde da mit olympischem Eifer, wie es in der Presse heißt, ein historischer Wandel angekündigt. Colboni schätzt, das Rathaus, Generalitat und Staat neben verschiedenen anderen Institutionen, Behörden und Ministerien über 10,6 Milliarden Euro bis zum Jahr 2035 in verschiedenste munizipale Bauprojekte investieren werden. Die Mehrheit davon werden öffentliche Infrastrukturerweiterungs- bzw. Verbesserungsarbeiten sein. 175.000 Arbeitsplätze wolle man damit schaffen. Urbanistik. Hierfür sieht der PIM bis zum Jahr 2027 die Neubebauung von 32 Häuserblöcken, Grundstücken im Eschampel vor. Dann der Umbau der Meridiana bis Fabra i Puig von der Calle Balmes und dem Paseo von Marbella. 4 Bibliotheken, 3 Kindergärten, 6 Sportzentren, 4 munizipale Märkte oder Markthallen sollen neu gestaltet oder neu gebaut werden. Auch das Theatre Arnau fällt in diese Reformmaßnahmen. Aber es gibt auch Diskrepanzen. Einige der ursprünglich unter der Regierung Ada Colau beschlossene Projekte werden gekippt. Etwa die Bebauung von 30 Innenhöfen oder die Fußgängerzone zwischen Diagonal und Francesc Macià. Auch die 30%-Formel für Sozialwohnungsanteil bei Neubauten wird nicht befolgt werden. Hier nun hat die Partei Comuns ihre rote Linie gezogen. Man werde den Plan Colbonis so nicht unterstützen. Auf Schweizerdeutsch. Ich grüße alle Hörerinnen, alle Hörer vom Niemandsland, von der Schweiz und von der ganzen Welt. Thema Schule und Unterrichtszeiten. Katalonien erwägt, die Nachmittagsunterrichtszeiten an öffentlichen Schulen wieder einzuführen. Dies erklärte das Erziehungsministerium Kataloniens unter Anna Simó am vergangenen Wochenende. Man wolle aber nun zuerst einmal eine Studie auswerten, in der die Auswirkungen des bisherigen Intensivunterrichts am Vormittag beschrieben werden. Das neue Schuljahr 2024/25 soll ursprünglich am 9. September beginnen und gilt für Hauptschule, Primaria und die ESO-Kurse an den Gymnasien. Die sozialen Auswirkungen der Intensivunterrichtstage auf die Schüler müssen genau analysiert werden, heißt es aus dem Ministerium. Sollte das Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques, also das katalanische Institut für die Auswertung von öffentlichen Politiken, zu dem Schluss gelangen, dass der Nachmittagsunterricht nötig sei, so werde das eine enorme Umstellung für alle bedeuten, die weit über eine Terminverschiebung hinausgehe, so die Consejera für Erziehung. Zurzeit wird in 88% der öffentlichen Schulen nur am Vormittag unterrichtet. Fun City, Ansturm der Investoren. Alle Jahre wieder machen die internationalen Investmentsfonds mit ihren Anwälten aus den Steuerparadiesen Druck auf die Stadt und ihre Politiker. Ein Riesencasino im Naturschutzgebiet zwischen Tarragona, Saló und Villaseca soll gebaut werden. Verschiedene Namen haben wir in den vergangenen Jahren schon in die Ohren geblasen bekommen. Eurovegas, BCN World und jetzt der neueste Knüller, Hard Rock. Das ist übrigens Messis Verein, Cosmos Miami, drin verwickelt. Messi selber, der ist ja Milliardär, hat auch sein Kapital da reingeschossen. Dann Investitionsfonds wie BlackRock und verschiedene andere. Messi hat extra einen Kinderburger erfunden, um die Sache als Vergnügung für die ganze Familie schmackhaft zu machen. Achtung, es geht um Glücksspiel. Und wo die Casinos sind, das Glücksspiel, da ist die Mafia nicht weit. Die Drogen, die Prostitution und der ganze schmutzige Hintergrund. Der Makrokomplex aus Casinos, Diskotheken, Luxushotels, einem künstlichen See etc. soll einem Modell zufolge ein Hauptgebäude aus 30 Stockwerken in der Form einer riesigen, gigantischen E-Gitarre haben. Sieht völlig kitschig aus. Vier Präsidenten und drei verschiedene Promotions Holdings hat es in den letzten Jahrzehnten schon gegeben. Die Bürgerplattform Aturem Hard Rock, Stoppen wir Hard Rock, warnt seit Jahren vor den sozialen, ökologischen und politischen Folgen eines derartigen Makrovergnügungskomplexes vor den Toren der Stadt. Während die Investment-Friendly-Parteien BSC, PP, Junts etwa seit Jahren Wege suchen, um das Projekt über alle juristischen und ökologischen Hürden zu bringen, bleibt die Partei En Comú Podem im katalanischen Parlament konsequent auf Anti-Hard-Rock-Kurs. Jessica Albiach von der Partei En Comú Podem hat angedroht, dem katalanischen Haushalt nicht zuzustimmen, falls das Hard-Rock-Projekt von der Generalitat verabschiedet werden soll. Das Projekt muss aus dem Haushalt verschwinden. Und die letzte Meldung betrifft das Wetter. Schnee auf dem Montserrat. Endlich hat es geschneit. 40 Zentimeter Neuschnee haben im Norden Kataloniens schöne weiße Schneeflächen auf Berge und Landschaften gestreut. Besonders der Anblick des Montserrat-Gebirges erfreute die Betrachter am vergangenen Wochenende. Die bizarren zerklüfteten Felsspitzen blinkten schneeweiß über das Land. Thank you. Weißt du noch, wie's früher war? Früher war alles schlecht, der Himmel grau, die Menschen mies, die Welt war furchtbar ungerecht. Doch dann kam die Wende, sein Leid war zu Ende. Hip, hip, hurra, alles ist super, alles ist wunderbar. Hip, hip, hurra, alles ist besser, als es gestern war. Früher waren wir alle traurig, wir weinten jeden Tag, es nieselte, wir waren oft krank. Jetzt ist alles total stark, jetzt lachen immer alle und reißen ständig Witze. Wir sind nur noch am Baden gehen, wie in die Hitze. Und ich finde es wirklich scharf, dass ich das noch erlebe. Hip, hip, hurra, alles ist super, alles ist wunderbar. Hip, hip, hurra, alles ist besser, als es gestern war. Alle sind Freunde, alle sind glücklich, alle sind froh. Und überall, wo man hinguckt, Liebe und Frieden und so. Gestern ging es allen dreckig, heute geht es steil bergauf. Jeder hat sechs Richtige und alle sind total gut drauf. Europa, Asien, Afrika, Australien und Amerika. Friede, Freude, Eierkuchen, alle singen ja. Hip, hip, hurra, alles ist super, alles ist wunderbar. Hip, hip, hurra, alles ist besser, als es gestern war. Hip, hip, hurra, alles ist super, alles ist wunderbar. Lass mich eure Hände sehen! Hip, hip, hurra, alles ist besser, als es damals war. Alle sind glücklich, alle sind happy, alle sind froh. Und überall, wo man hinguckt, Liebe und Frieden. Und überall, wo man hinguckt, Liebe und Frieden. Und überall, wo man hinguckt, Liebe und Frieden und so. Ja, die Ärzte aus einem Live-Konzert im Albert-Schweitzer-Gymnasium in Hamburg im Sommer 2002. Da ging es um die schöne Zeit nach der Wende, als plötzlich alles in Ordnung war. Der böse Osten war tot, der Sozialismus war besiegt und die Menschen waren endlich glücklich. Unser Kinoprogramm im Niemandsland heute ein Film des Regisseurs Todd Haynes. May December, Mai Dezember, auf Spanisch Secretos de un Escándalo. May December, Mai Dezember ist ein US-amerikanischer Spielfilm, wie gesagt von Todd Haynes aus dem Jahr 2023. Ich habe ihn mir im hiesigen Florida Blanca Renoir Kino angesehen und kann direkt sagen, sehenswert, anschauen. How do you choose your roles? I want to find a character that's difficult to, on the surface, understand. Were they born or were they made? It's such a pleasure to meet you. You are so sweet. We're so happy to have you. Thank you for doing this. It's so generous. Well, I want you to tell the story, right? Don't I? You're taller. You look taller on television, but we're basically the same size. I'm basically the same. Die Hauptrollen in diesem sehr ungewöhnlichen Liebesdrama übernahmen Natalie Portman, Julian Moore und Herr Charles Melton. Im Mittelpunkt der Handlung steht eine Hollywood-Schauspielerin, die sich zu Recherchen mit der Frau trifft, die sie in einem Film über deren skandalbehaftete Beziehung 20 Jahre zuvor darstellen soll. Der Titel des Werks leitet sich von der umgangssprachlichen englischen Bezeichnung für Altersunterschiede in Partnerschaften ab. Das heißt May, junge Frau, December, alter Mann oder May, junger Mann, December, ältere Frau, was viel seltener ist. Worum es in dieser Geschichte allerdings geht. Der Film wurde im Mai 2023 bei den Filmfestspielen in Cannes uraufgeführt. Er wurde am 1. Dezember in den USA und Kanada auf Netflix veröffentlicht. Die Geschichte ist wirklich interessant und sehr ungewöhnlich. Die Hauptdarstellerin Elizabeth Berry reist nach Savannah in Georgia. Dort lebt Gracie Atherton Yeo, die Elizabeth in einem neuen Independent-Film spielen soll. Gracie hatte vor 23 Jahren eine Beziehung mit Joe begonnen, der damals erst 13 Jahre alt war, woraufhin sie ins Gefängnis kam und einen Skandal auslöste. Elizabeth kommt gerade zu einem Grillen der Familie, wo sie auch die Kinder von Gracie kennenlernt. Mary und Charlie stehen kurz vor ihrem Highschool-Abschluss und leben noch zu Hause. Zunächst fällt es der Familie schwer, sich mit Elizabeth zu arrangieren, da sie wie ein Fremdkörper wirkt. Feels like things just settled down and now y'all are making a movie. It's a very complex and human story. I think it's hard to trust that you're gonna represent Gracie as she was. I'm gonna try. Do you remember when you first met? You came to the pet store looking for a job. It was summer after sixth grade? Seventh. In der Folge trifft sich Elizabeth mit mehreren Personen aus Gracies Leben. Zunächst mit ihrem ersten Mann Tom, der von seiner Highschool-Liebe erzählt und insgesamt abgeklärt wirkt. Er erweckt den Eindruck, als hätte er sich mit der Situation abgefunden. Gracie ist von diesem Besuch nicht angetan und hat den Eindruck, ausgeforscht zu werden. Der örtliche Polizist berichtet von Gracies Festnahme und dass sie nach seinen Worten bis heute nicht verstanden hat, dass es sich bei ihrer Tat um ein Verbrechen handelt. Why do you want to play me? When they sent me the script, I thought, here is a woman with a lot more to her than I remember from the tabloids. What would make a 36-year-old woman have an affair with a 7th grader? People, they like see me as a victim. I wanted it. Außerdem gibt er durch die Blume zu, dass sich die Stadt bemüht, Gracie beschäftigt zu halten und ihr Aufmerksamkeit zu schenken. In dem Moment gesellt sich Georgie zu ihnen, der im Restaurant mit seiner Band auftritt. Er ist der erste Sohn von Gracie und war in derselben Klasse wie Joe. Er macht einen eingeschüchterten Eindruck, streitet Elizabeth gegenüber aber ab, ein Trauma erlitten zu haben. Mehr will ich jetzt nicht verraten. Der Film ist sehr komplex, der Film ist sehr lang, der Film ist sehr ehrlich, sehr ehrbar auch. Es ist ein Film über eine, ja, wie könnte man sagen, traurig unehrliche Geschichte, der er sehr ehrlich auf den Grund zu gehen versucht. Eine tolle Sache. I already have an idea of what it must have felt like. What? Sneaking around with you. I probably shouldn't have said that. Why would you want to play someone who you think is a bad person? It's the moral gray areas that are interesting. She's getting on my last nerve. She's just everywhere I look. Und zu loben natürlich die großartigen schauspielerischen Leistungen von Julian Moore und Natalie Portman, aber auch der Junge, der den Joe spielt, ist wirklich sehr bemerkenswert. May December ist der 9. Spielfilm des US-amerikanischen Regisseurs Todd Haynes. Das Psychodrama basiert auf einem Originaldrehbuch von Sammy Birch, das aus einer gemeinsamen Geschichte von Alex Mechanic und ihm hervorging. Es war auf der Blacklist der besten unverfilmten Ideen Hollywoods gelistet. Haynes reizte eigenen Angaben zufolge, wie das Skript potenziell volatile Themen mit einer Art beobachtender Geduld navigierte. die es ermöglichte, die Figuren in der Geschichte mit ungewöhnlicher Subtilität zu erkunden. Why can't we talk about it? If we're really as in love as we say we are? Insecure people are very dangerous, aren't they? Bei dem Film handele es sich um eine Erforschung der Wahrheit, des Geschichtenerzählens und der Schwierigkeiten oder Unmöglichkeit, eine andere Person vollständig zu verstehen. Das Projekt wurde im Juni 2021 der Öffentlichkeit vorgestellt. Für die Hauptrollen wurden Natalie Portman, Julianne Moore und später Charles Melton verpflichtet. Während Melton und Portman das erste Mal mit Haynes zusammenarbeiteten, war es für Frau Moore das sechste gemeinsame Filmprojekt mit dem Regisseur. Die Dreharbeiten fanden in der Umgebung von Savannah in Georgia statt. Man könnte also sagen, am Originalschauplatz der Geschichte. Ein paar Anmerkungen zur Rezeptionsgeschichte. Die Premiere erfolgte am 20. Mai 2023 bei den Filmfestspielen in Cannes. Wie gesagt, wo der Film eine Einladung in den Wettbewerb um die Goldene Palme erhalten hatte. Kevin Mahan von The Times zählte Mai-December gemeinsam mit The Old Oak, Killers of the Flower Moon, Indiana Jones und Das Rad des Schicksals, How to Have Sex und Jeanne du Barry zu jenen Werken, die beim Festival garantiert für Aufsehen sorgten. Von den auf der Webseite Rotten Tomatoes nach der Premiere aufgeführten über 70 Kritiken sind 91% positiv, fresh und führen zu einer Durchschnittsbewertung von 7,9 von 10 möglichen Punkten. Das ist fantastisch, das sagt alles. Das Fazit der Seite lautet, dass Mai-December ein verführerisch beunruhigender Film sei, der seine schwierige, faktenbasierte Geschichte in eine Decke aus übertriebenem Humor hülle. Naja, so viel Humor habe ich da nicht entdeckt, aber da ist schon was dran. Auf der Webseite Metacritic erhielt das Werk eine Bewertung von 83 von 100 möglichen Punkten. Für Mai-December erhielt Haynes seine vierte Einladung in den Wettbewerb um die Goldene Palme, den Hauptpreis des Filmfestivals von Cannes. Das Werk blieb unprämiert. Und das war's für heute, liebe Freundinnen und Freunde von Niemandsland, liebe Hörerinnen und Hörer eines alternativen Radiosenders Kontrabande FM hier in Barcelona. Ich verabschiede mich, wünsche Ihnen alles Gute und einen, ja, könnte man sagen, guten Übergang in den Frühling. Möge er frisch und kühl bleiben, so wie jetzt die letzten Tage, uns viel Regen bringen und nicht gleich in neue Hitzewellen ausarten. Agur, adeo, auf Wiederhören. We'll be right back.